Moin, moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wir haben Freitag, den, keine Ahnung, was haben wir denn heute? Freitag, den 6. Mai 2022. Und ich gehe gerade zu meinem Balkon zurück. Oh, meine Zigarette ist ausgegangen. Ah. Muss ich mir gleich eine neue anmachen. Die Vögel zwitschern, die Sonne lacht. Habe ich schon die Uhrzeit gesagt? Keine Ahnung, 5 nach 7. Also 19.05 Uhr. So, Moment. Ich trinke mir gerade einen schönen Whisky-Cola auf Eis. Vielmehr, das Eis ist gerade geschmolzen. Und ich habe gerade eine Flasche Cola in der Kühltruhe kalt gelegt. Moment. Ja. So, ein kleiner Zisch. Oder ein Babyzisch. So, Brust, Brust. Ah, so, Flasche Cola wieder zurückstellen. In die Kühltruhe legen und zurück auf meinen Balkon. Schön. Fantastisches Wetter. Wirklich herrlich. So, was habe ich denn hier noch? Ich glaube, noch eine Zigarette habe ich noch in der Schachtel. Ach, ja. Ding. Nachrichten. Hab mir aber noch zwei geholt fürs Wochenende. Ich hoffe, das reicht. Und ja, richtig herrliches Wetter. Ich habe es heute irgendwie total verpeilt. Zum See zu fahren, ein bisschen in die Sonne zu. Sorry. Zu dem See zu fahren und ein bisschen in die Sonne zu knallen. Aber das Wetter ist herrlich. Das ist so herrlich. Also ich hoffe, das bleibt morgen auch so. Und ja, muss ich gehen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ach ja. Und ja, normalerweise wäre ich ja gefahren, aber ich habe heute noch ein paar andere Baustellen gehabt, die ich bedienen musste. Und ehrlich gesagt, mit meiner dicken Plauze. Ich weiß, manche Männer stürzt nicht, aber mich stürzt schon, mich da blank zu ziehen. Und ja, nochmal zu gestern. Also gestern war das, ja. Also es tut mir immer noch in den Herzen, in der Seele weh, dass ich dieses Mädel blockiert habe, was ich gestern beim Gassigehen getroffen habe. Weil auf dem Rückweg kam sie direkt an. Ja, komm, können wir noch einen Kaffee trinken, kannst auch einen Tee haben und können uns in den Garten setzen. Und das ging mir alles so schnell. Und ja, nachdem ich sie dann nochmal über WhatsApp angeschrieben habe, dass sie mir jetzt mal was über ihr Leben erzählen könnte, weil ich ihr mein ganzes Herz ausgezogen habe. Ich habe ja wirklich fast mein ganzes Leben erzählt. Und da kam die mir so blöd und ja, ich kann ja jedem erzählen, was ich will und sie, so schnell hat sie nicht geschrieben, irgendwie, keine Ahnung, was sie geschrieben hat, ich weiß es nicht mehr, weil den Chat habe ich nämlich gelöscht und den Chatverlauf und ja, dass sie gerade am Nachgrübeln, Nachdenken ist, keine Ahnung was und wenn sie was zu erzählen hat, dann macht sie das freiwillig. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn geschrieben? Sie soll sich keine Umstände machen wegen mir. Und dann hat sie zurückgeschrieben, auf gar keinen Fall, sowas in der Art. Und danach habe ich sie blockiert, weil das war mir dann doch zu blöd. Erst mich mit Gewalt in ihre Wohnung locken und wie gesagt, wer weiß, was da passiert wäre. Ich hatte zwar Mäuschen dabei, aber vielleicht hat sie ja einen Folterkeller, wo sie sich unten ihre Sexsklaven hält. Und dann, wenn sie ausgedient haben, dann an die Hunde verfüttert. Pff, deshalb, also mit zu fremden Frauen nach Hause gehen, das hat mich so an meine Ex-Stadt Vivian hier aus Oldenburg erinnert. Weil das war damals über Knuddels, wo ich sie kennengelernt hatte. Und da war auch so eine olle Bekloppte, die mir tierisch auf den Sack gegangen ist. Und dann kam auf einmal das Wiff. Ich glaube, ihr Knuddelsname war, glaube ich, Schwarze Rose. Und meine, have nice day. Und dann hat sie mich angeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das gelaufen ist. Oh, hier kommt gerade eine Wespe rein. Wie das gelaufen ist. Vorher habe ich dann auf einmal geschrieben, lass mich in Ruhe, du gehst mir auf den Sack, ich zeig dich an. Und dann hat sie damals zurückgeschrieben, nein, bitte nicht, ich lass dich in Ruhe. Und dann habe ich nochmal zurückgeschrieben, du gibst mir jetzt auf der Stelle deine Telefonnummer, damit ich weiß, dass du nicht die und die bist. Und dann hat sie mir nach 5 Minuten ihre Telefonnummer gegeben und dann habe ich da angerufen. Dann habe ich sie erstmal zur Sau gemacht, weil habe ich ihr gesagt, du kannst doch nicht einem wildfremden Mann deine Telefonnummer geben. Und so hatten wir uns kennengelernt, ne? Und hatten dann, glaube ich kann ja reden wie ein Wasserfall normalerweise. Und dann haben wir bestimmt 1, 2 Stunden telefoniert. Und ja, dann wollte sie unbedingt, dass ich sie besuchen komme. Und ich dachte immer, ah, die verarscht dich bestimmt. Und dann habe ich geschrieben, nein, du tust mich besuchen. Und dann ist sie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, nach einer Woche oder 2 Wochen, wo ich noch in Solingen gewohnt habe, hat sie mich in Solingen besucht und dann dachte ich auch, Mädel, du kannst doch nicht einen weltfremden Mann besuchen kommen. Und ja, und so sind wir damals zusammengekommen, ich und das Wiff, ne? Und das hat mich dann wieder hier an das Mädel erinnert, was ich beim Gassigehen kennengelernt habe, mit ihrem Hund Horst. Horst. Horst Schlemmer. Nein, Horst. Der Name war Horst wie gesagt, ich keine Ahnung, was da in ihrem Kopf vorgegangen ist, ne? Auf dem Rückweg. Wir haben uns noch auf die Bank gesetzt, bestimmt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gequatscht, obwohl ich habe nur geredet, die hat nur zugehört. Und auf dem Rückweg dann, ja komm, kannst du einen Kaffee trinken? Ich habe auch einen Garten. Ich habe gesagt, ich muss so oft auf Klo, wenn ich Kaffee trinke. Ja, ich habe auch eine Toilette und da dachte ich auch, Mädel, du kennst mich doch gar nicht. Ich kann ja Ma Massenvergewaltiger sein oder was weiß ich, ne? Und außerdem hatte ich auch Angst, ne? Wie gesagt, was wäre, wenn sie mich in ihren Folterkeller gesperrt hätte und bei Wasser und Brot und ich wäre dann ihr Sexsklave geworden und deshalb. Da hatte ich auch ein bisschen Angst. Und jetzt habe ich gesagt, nein, ich muss jetzt nach Hause. Außerdem habe ich auf ein Paket gewartet für Mäuschen, mein Sheltie, eine schöne Decke mit Stofftier, das Geräusche macht, wenn man drauf drückt, so piep, piep, piep, piep, piep, so quietsch. Und deshalb, ich bin zwar Mann, aber ich gehe auch nicht so wild fremden Frauen am ersten Abend nach Hause. Wobei ich auch sagen muss, ich habe auch nicht am ersten Abend Sex. Also viele Männer mögen das oder finden das geil, am ersten Abend direkt die Gurke zu versenken. Aber nein, also bevor ich mit einer Frau schlafe, da gehen schon ein paar Wochen ins Land, weil ich bin kein Mann für eine Nacht. Und das meine ich wirklich so. Das meine ich wirklich so. Und deshalb, ich habe schon mal gesagt, ich suche keine Frau für Sex. Ich suche eine Partnerin, ne? Eine Partnerin, die an meiner Seite steht, die zu mir steht und nicht gefickt werden will, ne? Also, da kann sie sich jemand anderes suchen. Also dafür ist mir mein kleiner sexy Körper zu schade. Bing! Kommen wieder Nachrichten rein hier. Und ja, deshalb, also. Naja, wie gesagt, ich habe sie jetzt blockiert. Also ich weiß nicht, ob sie, ich habe ihr gesagt, wo meine Podcasts zu hören sind. Ich habe sie bei WhatsApp blockiert und ich glaube ihre Nummern generell nicht, aber ich glaube, Bei mir, beim Handy ist es so eingestellt, dass auch Leute, die mich anrufen oder SMS schreiben, die von solchen Sex-Hotlines oder was kommen, automatisch in den Spam-Ordner kommen. Also ich kann mir das angucken, aber dann gucken, entscheiden, ob ich darauf antworte oder nicht. Hey, ich muss gehen. Ob ich darauf antworte oder nicht, aber ich sag, bei mir ist es eigentlich durch. So, eben gucken, dass mein Whisky nicht zu warm wird. Moment. So, hatte ich noch eine Zigarette hier drin? Ich glaube, es waren noch zwei. Bevor ich die neue Schachtel aufmache. Nee, die ist leer. Das heißt, ich muss mal ganz kurz hier ins Zimmer gehen. Und ich mache mal ganz kurz auf Pause, sonst kriege ich die Zigarettenschachtel nicht auf. Immer diese scheiß Verpackungen. Auch im Aldi sind teurer geworden. In der großen Packung sind, glaube ich, nur noch 29 drin. Und in der kleinen hier 20. So, Moment, wo habe ich denn jetzt mein Feuerzeug hier? Da. Aber bei mir ist das Vertrauen auch weg. Hier, ich beobachte gerade meinen Nachbarn auf der anderen Straßenseite. So mal ganz nebenbei. Der tut auch markieren. Also der ist hier, der wohnt direkt gegenüber. Den kann ich von meinem Balkon aus sehen. Der tobt mit seinen Kindern durch den Wald, wollte ich schon sagen, durch den, wie nennt man das denn? Durch den Rasen? Moment. Ich muss mein Zippo mal wieder aufladen. Wie nennt man das denn hier, was man vor dem Haus hat? Garten, genau. Durch den Garten, wie ein Irrer, Fußball spielen und dann Schaukel anstupsen. Und wenn er dann einkaufen geht, und der hat einen Rollator, dann tut der so, als ob der kaum laufen kann. Und ganz langsam und mit seiner türkischen Frau oder Zigeunerfrau, keine Ahnung. Also ich glaube, der tut auch die Rente bescheißen, ne? Weil der ist körperlich so fit, aber wenn der hier rausgeht, dann tut er so, als ob der keine zwei, drei Schritte laufen kann, ne? Naja. So, was wollte ich sagen? Genau. Nee, bei mir ist das Vertrauen durch. Weißt du? Wisst ihr? Also wir haben uns wirklich ganz nett unterhalten, obwohl ich nur geredet habe hier, die mit dem Hund Horst und dann auf dem Rückweg, ja, komm, Kaffee trinken und ich habe auch Tee da. Weil ich gesagt habe, ich trinke keinen Kaffee oder selten Kaffee. Ich habe auch Tee da und also wie gesagt, ich habe auch wirklich auf ein Paket gewartet, was ich per Live-Verfolgung verfolgen konnte. Es waren noch 10 Stationen davor. Und wo ich sie dann danach dann angeschrieben habe, dann da kam die mir richtig blöd. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ob sie an dem Tag wirklich ro rollig war und wirklich einen Schwanz gesucht habe, der sie durchnudelt oder so. Puh, keine Ahnung. Also, aber wie gesagt, da wäre sie bei mir so an der falschen Adresse gewesen, weil ich penne schon gar nicht mit jemandem, den ich gerade eine Stunde kenne oder was. Ne? Ja, und wo ich sie später dann angeschrieben habe, kam sie mir richtig blöd und da stehe ich gar nicht drauf, weil erstens mal kann man das hören, wie die Vögel zwitschern. Herrlich, ne? Ich sag, da stehe ich gar nicht drauf und ist das herrlich draußen? Ist das herrlich? Nee, da stehe ich gar nicht drauf. Also deshalb keine Ahnung, was in ihrem Kopf vorgegangen ist und später dann, wo ich sie angeschrieben habe, ja, sie ist nicht den ganzen Tag, sie hat den ganzen Tag. Sie hat nicht den ganzen Tag Zeit zu schreiben, zu kommunizieren und schlag mich tot. Und ich habe da so den sechsten Sinn für. Ne? Ich tue ja auch die psychisch kranken Frauen magisch anziehen. Jo, jetzt kommt er gerade hier mit seinem Rollator und seinen 5 Kindern. So, jetzt guckt er nach rechts und links. Guckt einmal kurz nach oben zu mir. Die gehen immer mit dem Einkaufswagen einkaufen. Er mit dem Rollator vor und dann die Kinder mit dem Einkaufswagen vor. Also ich weiß nicht, wie viele Kinder die haben. Ich glaube 5 oder so. Und jetzt hat er tut bestimmt die Rentenversicherung bescheißen. Der tut so, als wenn er mit dem Rollator unterwegs ist. Jetzt hat er sich gerade gebückt. Der tut so, als ob er kaum laufen kann und kaum ist er in seinem Garten. Der wird Fußball gespielt. Ja, jetzt geht er rein. Oh, und er kann auf einmal wieder laufen. Er ist geheilt. Jesus hat ihn geheilt. Ja, und wie gesagt, also da stehe ich gar nicht drauf. Also, weil ich habe wirklich Empathie, wirklich Empathie im Herzen. Und ich habe sie jetzt blockiert bei WhatsApp. Ich habe auch die Nummer rausgelöscht, damit ich gar nicht in Versuchung komme, sie anzuschreiben. Weil das hätte ich bestimmt gemacht, wenn ich die Nummer behalten hätte. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich reagieren sollte. Sollte sie mich anrufen oder eine SMS schreiben? Du, hast du Lust, am Wochenende zum Grillen vorbeizukommen? Weil sowas hat sie auch schon angedeutet. Und aber nee. Also so nötig habe ich es dann auch nicht. Ne? Wie gesagt, ich suche keine Frau, Freundin zum Pimpern. Das gehört später alles dazu. Ich suche jemanden zum Herz ausschütten, zum Kuscheln. Wie ich schon gestern sagte, jemand, der mir seine kalten Füße zwischen die Oberschenkel, Unterschenkel rammt und ich dann, huu, und ich habe, glaube ich, erst einmal gegähnt. Ne? Und wie gesagt, also dafür bin ich zu lange Single und wenn ich so meine Ex Herr von Bödefeld sehe, also, also wir sind jetzt 10 Jahre auseinander. Und ja, meinen Sohn darf ich immer noch nicht sehen. Aber was die für ein Verschleiß hat. Also mit der würde ich, selbst wenn sie der letzte Mensch auf Erden wäre und die Menschheit würde aussterben. Nee. Nee. Also ich verstehe das nicht. Also, aber es ist meistens so, ne? Wenn Frauen sich trennen von ihren Partnern, Männern. Die haben innerhalb von einem Tag einen neuen. Ne? Wir Männer sind da etwas anders. Wir brauchen da ein halbes Jahr, Jahr für. Ich brauche da noch länger für, ne, um wieder Vertrauen zu fassen. Weil aber die Frauen haben meistens am nächsten Tag schon einen neuen. War damals auch, wo wir uns das erste Mal getrennt hatten. Wir waren ja, glaube ich, dreimal zusammen und dreimal auseinander. Hatte sie innerhalb von einer Woche einen neuen. Ne? Und dann sind wir auch wieder zusammengekommen danach. Und dann habe ich gesagt, hör mal, du hast schon wieder einen neuen? Ja, ist auch schon wieder eine Woche her. Bah! Also, da werde ich aggressiv, du. Also, bah. Der letzte Sperma gerade aus der Fotze getropft. Der letzte Sperma gerade aus der Muschi getropft. Ja. Aber wie gesagt, es ist schon alles zu lange her, um sich darüber aufzuregen. Und deshalb, also, ich verstehe das nicht. Ne? Deshalb bin ich ja auch so geworden, wie ich bin. Also lieb und nett und freundlich und eigentlich keinen Gedanken daran verloren. Was wollte ich jetzt sagen? Keinen Gedanken daran verloren. Ich weiß das wirklich nicht mehr, was ich sagen will. Ja, genau, kein Gedanken daran verloren, eine neue Beziehung einzugehen. Ne? Weil ich will nicht mehr. Keine Ahnung, wenn ich wirklich eine super süße Maus, sag, bei mir gibt es, habe ich glaube ich schon mal gesagt, und wenn nicht, sage ich es nochmal. Bei mir gibt es nur Liebe auf den ersten Blick. Ne? Und nicht so, wenn ich so höre, ja, wir haben 3 Jahre zusammengearbeitet oder ein Jahr und haben uns jetzt ineinander verliebt. Das gibt es nicht. Entweder hat der Mann schon ein Jahr lang mit dem Gedanken gespielt, sie flach zu legen, oder die Frau hat schon ein Jahr lang mit dem Gedanken gespielt, ah, den würde ich gerne mal nackt sehen. Ja, dich würde ich gerne mal nackt sehen. Ich will dich nackt unter mir spüren. Ich will dich nackt mit jeder Faser verführen. Ist ein Lied von Stallmann, nackt, müsst ihr mal googeln. Geiles Lied, der Text stimmte jetzt nicht so, aber ich will dich nackt unter mir spüren, so fängt das Lied, glaube ich, an. Stallmann. So, meine bipolaren Freunde, Das war's jetzt wieder für heute. Ich genieße noch ein bisschen die Zeit auf dem Balkon. Ich muss nur ganz kurz gucken, hier habe ich den Computer noch an. Ja, mal gucken, was nachher noch im Internet los ist. Ja, wie gesagt, meine bipolaren Freunde, das war's für heute. Ja, und bleibt mir gewogen. Und vielleicht hört man sich morgen ja wieder. Wer weiß, wer weiß. Und ich versuche jetzt nach jedem Podcast meinen Flügelmann Frankie aus Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, Essen war das, Frankie, ne? Essen zu grüßen. Und ja, bleibt mir gewogen. In diesem Sinne wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Noch einen angenehmen Abend. Ciao.